Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt von der TU Dresden ist über die Wissenschaft hinaus bekannt. Besonders zu Hochzeiten der Pegida-Bewegung war er nämlich häufig in den Medien vertreten. Er scheut also keine Diskussion und keinen medialen Auftritt, aber er polarisiert auch. Kritiker haben ihm zum Beispiel eine zu große Nähe zu Pegida vorgeworfen. In der Sächsischen Zeitung, die in Dresden erscheint, schreibt Patzelt eine Kolumne namens »Besorgte Bürger« im Wechsel mit dem Schriftsteller Michael Bittner. Patzels Kolumne vom vergangenen Freitag sorgt jetzt für eine Diskussion, unter anderem wegen eines Goebbels-Zitats. Bastian Brandau fasst die Debatte zusammen. Werner Patzelt sieht eine Ähnlichkeit zwischen einem Vertrauenwollen, wie er es nennt, vieler Deutscher zu Weltkriegszeiten zum Vertrauenwollen in die Politik Angela Merkels zu aktuellen Euro-Krisen und Migrationszeiten und führt in seiner Kolumne in der Sächsischen Zeitung weiter aus. Nicht an die gute Sache zu glauben, galt auch ehedem als Verrat und solchen Unglauben gar zu bekunden, wurde bestraft als Defätismus, bis hin zur Ausgrenzung aus dem Kreis der Vernünftigen oder Anständigen. Erkennt da niemand kulturelle Kontinuität? Sprich, damals glaubten manche nicht an die Regierung und so sei es auch heute und das werde bestraft. Karl Siegbert Rehberg, Professor für Soziologie an der TU Dresden, ist entsetzt über diese Aussage. Er sieht diese Kontinuität keineswegs. Der Unterschied sei deutlich, nämlich, dass wir heute die Meinungsfreiheit verfassungsmäßig garantiert haben und dass die, die nicht glauben, genauso ihre Stimme erheben können wie die, die glauben. Es ist ja auch eine Verkürzung, diesen situationsbezogenen merkelschen Satz, dass dieser Satz in irgendeiner Weise einen glühenden und blinden Glauben hervorrufe, wie vielleicht bei Selbstmordattentätern, wenn man mal eine andere unpassende Verknüpfung da wählen will. Und dann ist da noch das Goebbels-Zitat, das Werner Patzelt verwendet. Er schreibt zunächst, es sei gewiss kein abscheulicher Krieg, sondern eine an menschlicher Schönheit schwer zu übertreffende Willkommenskultur gewesen, in was vor einem Jahr so viele hineingingen. Und hier folgt das Goebbels-Zitat. Wie in einen Gottesdienst, so einst Josef Goebbels. Die Willkommenskultur habe somit religiöse Züge. Soziologieprofessor Rehberg findet das Goebbels-Zitat hochproblematisch. Ich finde, das ist vollkommen maßstablos und vielleicht ein Produkt des sich selbst überbieten Müssens in einer solchen Serie von Kommentaren. Werner Patzelt, der bis Dienstag auf einer Dienstreise in China unterwegs war, gibt eine andere Erklärung dafür. Hätte ich das Goebbels-Zitat nicht gebracht, spräche niemand über diese Kolumne. Jetzt spricht man darüber. Und natürlich will ich, dass meine Analysen und Argumente auch ein breites Publikum finden. Und wenn andere über Stöckchen drüber springen, die ich hinhalte, dann soll mir das recht sein. Missverstanden hätten seine Kritiker ihn oder ihn missverstehen wollen, wehrt sich Werner Patzelt. Er hat auch auf seinem Blog Stellung bezogen und sagt, das, was ich sage, ist, dass 1914 fortfolgende, 1939 fortfolgende, 2014 fortfolgendes Jahr, jene, die andere Meinung waren, als jene, die die politische Führung gutwillig und gutgläubig unterstützten, dass diese von denen als nicht richtig Mitziehende, sich außerhalb des Kreises der Redlichen, der Anständigen stellend wahrgenommen worden sind. Das behaupte ich und das ist auch so. An keiner Stelle steht drinnen, oder meine ich, oder sage ich, oder sagte ich je, dass es das Gleiche ist, ob man von den Nazis ins KZ gesteckt wird oder ob man einen kritischen Leserbrief unter den freiheitlichen Bedingungen der Bundesrepublik Deutschland erhält. Er äußere sich stets klar und deutlich, sei jederzeit zu einer Diskussion seiner Thesen bereit. Angestoßen hat die in diesem Fall der Dresdner Verein Atticus, der sich unter anderem in der Flüchtlings- und Kulturarbeit engagiert. Sprecher Erik Hattke befürchtet eine Verrohung des Diskurses. Ich glaube, es birgt die große Gefahr, dass wenn ein Professor Josef Goebbels zitiert und absurde Vergleiche zum Dritten Reich zieht, dass das die Legitimation ist für viele Leute, das Gleiche zu tun und es vielleicht noch überspitzer zu tun. Dass es sowas wie ein Dammbruch ist. Und ich glaube, viele rechte Gruppierungen versuchen gerade, immer mehrere Grenzen zu überschreiten, immer weiter auszureizen, um zu gucken, wie weit kann man gehen. Und wenn ein Uniprofessor eine Führungspersönlichkeit des Dritten Reiches zitiert und sie so zitiert, dass sie die jetzige Willkommenskultur herabwürdigt, dann ist das schon ein Signal für viele Gruppen, dem nachzuziehen.